Es Leben holt aus der schlechten Seiten, fühlt sich wild mit uns, lass das Gelächter bleiben. Macht der Glocker, legt die Sorgen weg und haut dann drauf, macht den Wild, was geboren für Rap. Es Leben holt aus der guten Seiten, nimm den Joker, legt die Dame und den Burm auf Zeiten. Leb in vollen Zügen wie ein Pendler, was das anders machen willst, du kannst das ändern. Wenn ich mich nicht auskenne, drehe ich Computer auf, huch mir ein paar Pizza und ich bin super drauf. Das Leben nimmt seinen guten Lauf, ja das ist ein guter Sound, fühlen sich da im Land, sind meiner Meinung nur im Sound. Eine positive Energie macht unser Leben aus, heiß sparen wir uns das Brüllen, Alter, bock die Ketten aus, das lassen wir daheim, wir wollen den Vibe fühlen. Mach die locker spüren, Joker hoch auf dein Gefühl. Wenn ich nachdenk und mich ankapseln will, schreibe Texte für mich, für euch, könnt ihr es meine Gesassel fühlen? Die Intoleranz hat keine Chance gegen uns, ja da schaut sie nur dumm, gib Applaus für die Jungs aus dem Nachbarsdorf, vom Nachbarsort, die Leute sind doch d'accord, jetzt mach mal scharf, jawohl, das Leben vor Leif, Alter, spürst du den Vibe, Alter, wie der Eifert, Alter? Das Leben hat aus der schlechten Seiten, fühlt sich Vibe mit uns, lass das Gelächter bleiben. Macht der Glocker, legt die Sorgen weg und haut dann drauf, packt den Vibe, was geboren für Rap. Das Leben hat auf der guten Seite, nimm den Joker, leg die Dame und den Burm auf Zeiten. Leb in vollen Zügen wie ein Pendler, was als anders machen willst, du kannst das ändern. Wenn ich zurückdenk an vergangene Zeiten, kommt mir so viel gut, so viel schön, so viel Geiles wieder hoch und es bleibt da. Wenn sie sagen, Blicke, ich bin heute noch froh. Es war eine herrliche Zeit, ich war ständig so frei. Das ist mein Lifestyle, ständig befreit. Und deswegen schreibe ich diese Zeilen auf. Bin einmal Feuer drauf und dann wieder Scheiß drauf. Anfang Nachbars, Mike und Sven. Ich bin tight und renn, na ich bin eingepennt. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich dich kenn. Vergiss die Traurigkeit, was war halt, wenn du deine Augen aufmachst, einmal positiv denkst. Das beste Rezept, wenn's einmal scheiße rennt, ist den Kopf nicht hängen lassen und dann weitergehen. Das ist der Sound, den die Leute verstehen, ich sag. Das Leben hat aus der schlechten Seiten, fühlt sich wild mit uns, lass das Gelächter bleiben. Macht der Glocker, legt die Sorgen weg und haut dann drauf, packt den Wild, was geboren für Rap. Das Leben hat auf der guten Seite, nimm den Joker, leg die Dame und den Burm auf Zeiten. Leb in vollen Zügen wie ein Pendler, was als anders machen willst, du kannst das ändern. Jeden Tag werden die Karten echt gemischt, komm spül offen und leg's am Tisch. Darmsticht pur und Aussicht kenn ich, ein Joker, das perfekt und nicht nur schön ist. Hast irgendwann die Arschkarten gezogen, bleib nicht, leg's dir wieder auf vom Boden. Du musst das also nehmen, wie's im Leben kommt. Doch vergiss nicht, das letzte Adult liegt immer und vielleicht rast mit die Karten spülen um. Hau die Hand nicht an, es sei nicht so dumm. Ich sieh's bei mir, ich hab's ass ausgefasst. Ich bin in einer Crew, wo alles passt. Anfang Nachbars, Mike und Sven. Wir nehmen immer auf, wenn wir uns sehen. Der Track ist der, der jetzt gilt. Mit dem haben wir in Joker gespielt. Das Leben hat aus der schlechten Seiten, fühlt sich wild mit uns, lass das Gelächter bleiben. Macht euch locker, legt die Sorgen weg und haut dann drauf, packt den Vibe, was geboren für Rap. Das Leben hat auf der guten Seite, nimm den Joker, leg die Dame und den Burm auf Zeiten. Leb in vollen Zügen wie ein Pendler, was als anders machen willst, du kannst das ändern.